Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Calais, ici Calais. Der Express nach Paris fährt in Kürze ab. Beim Einsteigen bitte beeilen. Frankreich, Professor. La Belle France. Das Land der Kultur und der Lebensfreude. Jacques Offenbach. Die Kathedrale von Chartres. Émile Zola. Die Folies Bergères. Champagner. Trüffeln. Schnecken mit Knoblauch. Wie ich schon des Öfteren Gelegenheit hatte festzustellen, mein lieber Hedge. Sie besitzen einen bemerkenswerten Sinn für das Unwesentliche. So. Zum Express nach Paris bitte einsteigen und die Türen schließen. Der Zug fährt ab. Was hätte ich denn Ihrer Meinung nach erwähnen sollen, Professor? Vor allem doch dieses, dass sich in Frankreich zurzeit ein für unsere gesamte Zivilisation bedeutungsvoller, ja wegweisender Prozess vollzieht. Ich meine, die Verbindung von Wissenschaft und Technik auf der einen Seite und von kreativer Fantasie auf der anderen. Na, denken Sie nur an Jules Verne, den Meister des wissenschaftlichen Romans. Ja. Oder einen großen Pionier der Kinematografie, Georges Lumière, den wir erst unlängst in London... Oh. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich hier so unvermittelt eindringe. Madame. Auch würden Sie mir wohl die Tasche... Hedge, bitte. Danke. Aber das Damenabteil ist von einem ganzen französischen Nonnenkloster besetzt. Da dachte ich dann doch lieber... Sie gestatten doch... Aber bitte, Madame. Bei Ihnen ist noch Platz, Sie machen einen vertrauenerweckenden Eindruck... Und da dachte ich mir, hier kann eine alleinreisende Dame... Miss Chitterley, wenn ich nicht irre. Wie ist denn das zu fassen? Professor Van Dusen? Eine wahrhaft erfreuliche Überraschung. Darf ich vorstellen? Mr. Hutchison Hedge, mein getreuer Begleiter und Chronist, Miss Mary Chitterley. Löschen Sie Ihre Zigarre, Hedge. Eine echte Henry Clay. 2 Schilling das Stück beim königlich-britischen Hoflieferanten. Gerade erst angeraucht. Aber was soll's. Ich machte sie aus und wunderte mich nur ein bisschen über den Professor. Höflichkeit den Damen gegenüber ist ansonsten nicht seine starke Seite. Doch das klärte sich schnell auf. Mary Chitterley war, wie er mir erzählte, vor Jahren seine Lieblingsschülerin gewesen und das nicht nur deshalb, weil es sich bei ihr um die erste und einzige Studentin am Physikalischen Institut der Universität gehandelt hatte. Sie war hochbegabt und hätte es zur ersten Professorin der USA bringen können, wenn ihr nicht ganz plötzlich beide Eltern gestorben wären. Eine traurige Geschichte. Sie musste die Universität verlassen und sich allein durchschlagen. Und was kann heutzutage ein alleinstehendes Mädchen tun, das zwar eine gute Ausbildung hat, aber keinen roten Cent in der Tasche? Ich bin Lehrerin geworden. Ach. Ja. Zuerst in den Staaten, dann in England, in einer privaten Mädchenschule. Das können Sie sich nicht vorstellen, Professor. Oh, doch, yeah. Die Kolleginnen grimmige alte Schachteln, yeah, yeah. Die Schülerinnen borniert und die Eltern hochnäsig bis zum geht nicht mehr. Alles Lords und Millionäre. Also nach ein paar Jahren, da hatte ich dann genug. Ich setzte eine Annonce in die Times. Gestern Nachmittag erschien ein würdiger älterer Herr aus Paris, der sich zufällig in London aufhielt und da engagierte mich als Gouvernante für seine Tochter. Und jetzt bin ich also hier, unterwegs zu neuen Ufern. Oh, oh, oh, ein Jammer, meine liebe Miss Chitterley. Was für eine Karriere hätte Ihnen in der Welt der Wissenschaft offen gestanden? Das ist vorbei, Professor, schwamm drüber. Reden wir lieber von Ihnen. Oh. Was Sie so in der Zwischenzeit gemacht haben, weiß ich natürlich. So in großen Zügen. Ich habe die Fachpresse verfolgt. Ich kenne Ihre genialen Forschungen und Erfindungen. Ich bitte Sie. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie sich jetzt in Europa aufhalten. Ja. Ja, was ist los, Professor? Bildungsreise? Kuraufenthalt? Oder nur mal ein bisschen frischer Wind um die Nase? Vor allem etwas, meine liebe Miss Chatterley. Meine Ärzte waren der Meinung, und ich musste ihnen darin zustimmen, dass meine angegriffene Gesundheit eine längere Reise unumgänglich machte. Vor allem aber brauche ich Ruhe, um fernab vom akademischen Getriebe meine Grundzüge einer atomaren Strukturtheorie der Elemente endgültig auszuformulieren. So kommt es denn, dass wir, ich und Mr. Hedge, seit nunmehr einem guten Dreivierteljahr durch die alte Welt reisen. In dieser Zeit der Ruhe zwischen Mai 1903 und Februar 1904 hatte der Professor neben seiner wissenschaftlichen Arbeit 4 sensationelle Kriminalfälle gelöst. Auf hoher See, in Schottland und schließlich in London. Sie wissen es natürlich, Professor Dr. Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, ist nicht nur der bedeutendste Wissenschaftler unserer Zeit, sondern auch der größte Amateurkriminologe, den die Welt je gesehen hat. Und wie sich sehr bald herausstellte, sollte ihm das zufällige Zusammentreffen mit Mary Chitterley den 5. großen Fall bescheren. Wie immer bei solchen Gelegenheiten war in der riesigen, kahlen Halle nur ein einziger Schalter geöffnet, hinter dem ein mürrischer Beamter die Passagiere so langsam abfertigte, als ob er jede extra Minute bezahlt bekäme. Der Professor und ich warteten geduldig, bis die Reihe an uns kam. Und wie wir so Schritt für Schritt mit unseren Koffern vorrückten, schlängelte sich ein leicht schmutzig wirkendes Individuum an uns heran. Bilder, Monsieur, Postkarten, hochkünstlerische Aufnahmen weiblicher Schönheit, echte Fotografien, Monsieur, naturgetreu bis ins letzte Detail, bis ins allerletzte, Monsieur. Hier sehen Sie, verschwinden Sie. Nein, keine Postkarten, Monsieur. Nein. Ah, ich verstehe. Monsieur sind Kenner, Monsieur suchen das Besondere. Da sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Hier in meiner Tasche, Monsieur, etwas ganz Neues, Unerhörtes. Ein Kinematographenfilm, Monsieur. Charmante Frauen bieten sich Ihnen hüllenlos dar in ständig wechselnden Posen. Magnifique, Monsieur, alles lebt, alles bewegt sich. Das ist einmalig, Monsieur, das haben Sie noch nicht gesehen. Ziehen Sie endlich ab, Sie Schmutzfick. Diese Franzosen. Da können Sie mal sehen, Professor, wozu die ihre geliebte Kinematografie missbrauchen. Wie bei Ihnen üblich, mein lieber Hedge, schließen Sie ohne Überlegung vom Einzelfall aufs Allgemeine. Die Kinematografie als solche. Monsieur. Sie sind dran, Professor. Ah ja. Haben Sie etwas zu verzollen? Nein, ich habe nichts zu verzollen. Der Beamte war gnädig, glaubte, dass wir nichts zu verzollen hatten und winkte uns durch. Wir blieben aber noch neben dem Schalter stehen und warteten auf Miss Chitterley. 5 Minuten später erschien sie mit 2 kräftigen Dienstmännern und ihrem großen Schrankkoffer, den sie aus dem Gepäckwagen geholt hatte. Etwas zu verzollen, Mademoiselle? Parfum, Alkohol, Kaffee, Tee? Nur ein paar Kleinigkeiten zum persönlichen Gebrauch. Eh bien, machen Sie auf. Was, den großen Koffer? Oui, oui. Aber da sind nur Kleider drin und Wäsche. Glauben Sie mir, Monsieur. Die Zollbehörde glaubt nicht, Mademoiselle. Die Zollbehörde prüft. Aufmachen Sie. Wenn es unbedingt sein muss. Das ist aber merkwürdig. Die Knoten will nicht aufgehen. Gestatten Sie, Miss Chitterley, kann ich Ihnen helfen? Schon seit einigen Sekunden hatte Van Dusen den Knoten des Stricks aufmerksam betrachtet, mit dem der Koffer zur zusätzlichen Sicherheit außen umschnürt war. Jetzt machte er eine knappe Handbewegung, zog kurz an einem Ende des Stricks und der komplizierte Knoten löste sich wie durch ein Wunder in nichts auf. Danke, Professor. Aber bitte, bitte. Ich verstehe das nicht. Den Knoten habe ich nicht gemacht, da bin ich ganz sicher. Halten Sie uns nicht auf, Mademoiselle. Laclay, den Schlüssel zu bekleben. Schlüssel? Ach, ja, natürlich. Ja, da ist er schon mal. Das kann doch nicht sein. Hallo, Witwit, schließen Sie auf. Der Schlüssel passt nicht. Ah, was Sie nicht sagen. Sehr verdächtig, Mademoiselle. Wir müssen aufbrechen, diese Koffer. Ich kann mir das nicht erklären. Ja. äußerst interessant. Oh la la, was ist das, Mademoiselle? Kleider und Wäsche, hä? Das ist eine tote Mann. In ihre Koffer, Mademoiselle. Aber das ist doch Monsieur Georges Lemier. Ohne jeden Zweifel. In Miss Chitterleys Koffer lag der große Pionier der Kinematographie, wie Van Dusen ihn genannt hatte. Sehr still und sehr tot. Noch vor wenigen Tagen hatten wir ihn in London getroffen, wo er sich mit seiner ganzen Mannschaft zur Uraufführung seines neuesten Filmwerks eingestellt hatte. Die Kinder des Kapitän Grant nach Jules Verne. Professor Van Dusen, an der Entwicklung der Kinematographie höchst interessiert, hatte sich des Längeren mit ihm und seinem intelligenten jungen Assistenten Guy Maréchal unterhalten. Beide waren Artisten gewesen, Zauberkünstler, Akrobaten, hatten dann aber sehr schnell die Möglichkeiten erkannt, die ihnen die neue Technik der lebenden Bilder bot. Mit vereinten Kräften, Glück und Genie war es Lumière gelungen, aus einer Rummelplatzattraktion eine Kunst zu machen. Und ein gutes Geschäft. Und jetzt? Fini, wie die Franzosen sagen. Unter höchst merkwürdigen Umständen. Ah, Monsieur, Sie kennen diese tote Mann. So ist es. Aber das ist nicht Monsieur Lemier. Sie müssen sich irren, Professor. Ich irre mich nie, Miss Chitterley. Monsieur Lemier sieht ganz anders aus. Viel älter. Schweigen Sie, Mademoiselle. Sie alle warten hier, bis kommt la police. La police kam, eine halbe Stunde später, an ihrer Spitze ein gewisser Inspekteur Poubelle von der Sûreté. Er informierte sich kurz über die Situation und schritt dann zur Tat. Dupont, schaffen Sie den Koffer mit der Leiche ins Labor. Mademoiselle, Sie sind festgenommen. Was? Und wer sind Sie, Monsieur? Mein Name ist Van Dusen. Professor Dr. Augustus Van Dusen. Bitte. Quelle Surprise. Ich bin entzückt, Monsieur le Professeur, den großen Kriminologen in Person vor mir zu sehen. Was für ein Jammer, dass ich nicht auch Gelegenheit haben werde, Ihre genialen Methoden in der Praxis zu studieren. Aber dieser Fall, Monsieur le Professeur, ist ja wohl sonnenklar. Mademoiselle Chitterley ist die Täterin, ganz ohne Frage. Aber wieso? Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht ganz so sicher, Inspektor. Sie haben Zweifel? Gestatten Sie, dass ich mit meinem Freund Mr. Hedge... Enchanté, Monsieur. Meinerseits. ...Sie zur Sûreté begleite? Ich nehme ein gewisses Interesse an Miss Chitterleys Schicksal. Aber mit Freuden, Professor. Wie sagt man bei Ihnen, zwei Köpfe denken mehr als einer, nicht wahr? So fuhren wir denn alle zur Sûreté, dem Hauptquartier der Pariser Kriminalpolizei. Und trotz der späten Stunde, es war 8 Uhr abends, am 9. Februar 1904, falls Sie das genaue Datum interessiert, begann Inspektor Poubelle sofort mit dem Verhör. Wie kommt die Leiche von Monsieur Lemier in Ihren Koffer, Mademoiselle? Wenn Sie mich das noch 100-mal fragen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Tote nicht Monsieur Lemier ist. Aber, Mademoiselle, keine Ausflüchte. Gestehen Sie endlich. Wann haben Sie ihn ermordet? Warum haben Sie ihn ermordet? Wie haben Sie ihn ermordet? Reden Sie, Mademoiselle. Erlauben Sie, Inspektor. Vielleicht kommen wir weiter, wenn ich Miss Chitterley einige Fragen stelle. Sie bringen mich in Verlegenheit, Professor. Die Vorschriften. Aber in Ihrem Fall, Sie sind immerhin Professor Van Dusen. Eh bien, fragen Sie. Merci. Miss Chitterley, die Angelegenheit ist sehr ernst und schon in Ihrem eigenen Interesse müssen wir uns gemeinsam bemühen, hier auf den Grund zu gehen. Sie haben mehrmals erklärt, bei dem Toten handle es sich nicht um Monsieur Lemier. Wie kommen Sie zu dieser eindeutig falschen Behauptung? Wieso falsch? Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne Monsieur Lemier. Ah? Er hat mich gestern in London engagiert als Gouvernante. Ich habe Ihnen doch davon erzählt. So, der würdige Franzose, der Sie auf Ihre Annonce hin als Gouvernante einstellte, nannte sich also Lemier. Ja, Georges Lemier. Und er sah ganz anders aus als der kleine, kahlköpfige Mann in meinem Koffer. Größer und älter, mit einem langen weißen Bart, durch und durch vornehm und solide. Am besten erzählen Sie uns Ihre Geschichte im Zusammenhang von Anfang an mit allen Einzelheiten, an die Sie sich erinnern können. Wann erschien dieser angebliche Monsieur Lemier bei Ihnen? Gestern Nachmittag, um 5 Uhr in meiner kleinen Wohnung in Chelsea. Er hatte meine Anzeige in der Times gelesen. Meine Referenzen gefielen ihm und er wollte mich vom Fleck weg engagieren. Und weil er einen so respektablen Eindruck machte, sagte ich auch gleich zu. Seine einzige Bedingung, ich sollte die Stelle sofort antreten und schon am nächsten Morgen über den Kanal und nach Paris fahren. Interessant. Darauf war ich natürlich nicht vorbereitet, aber Monsieur Lumière versprach, sich um alles Nötige zu kümmern. Er ging und kam etwa nach einer Stunde zurück mit 2 Trägern und einem großen Schrankkoffer. Sehr interessant. Ich packte meine Sachen und er nahm dann den Koffer mit, um ihn am Charing Cross Bahnhof für mich aufzugeben. Äußerst interessant. Am nächsten Morgen bin ich dann losgefahren. In Paris sollte ich abgeholt werden. Ja, das ist alles. Eine schöne Geschichte, Mademoiselle. Nur leider, leider sehr unwahrscheinlich. Ob Sie mir glauben oder nicht, Inspektor, es ist die Wahrheit und ich bleibe dabei. Daran wage ich zu zweifeln. Dupont, führen Sie Mademoiselle ab. Kommen Sie, Mademoiselle. Sie glauben mir doch, Professor, bitte helfen Sie mir, ich bin unschuldig. Machen Sie sich keine Sorgen, meine liebe Miss Chatterley, ich werde mich um Ihren Fall kümmern. Sehr galant, Professor, aber ich fürchte, nicht einmal Sie werden etwas für Mademoiselle tun können. Sie hält uns für dumm. Sie hat uns ein Märchen erzählt. Glauben Sie, Inspektor? Mais oui, Monsieur le Professeur. Gewiss, ein Teil der Geschichte ist ohne Frage wahr. Monsieur Lumière hat gestern Nachmittag gegen 4 Uhr sein Londoner Hotel verlassen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Das haben Monsieur Maréchal und seine anderen Mitarbeiter ausgesagt, die schon heute Morgen mit dem Nachtexpress in Paris eingetroffen sind und sowohl in London als auch bei uns Vermisstenanzeige erstattet haben. Monsieur Lumière hat eine Tochter. Er wollte, so nehme ich an, seinen Aufenthalt in London dazu benutzen, für sie eine englisch sprechende Gouvernante zu engagieren, und traf infolgedessen Mademoiselle Chatterley. Und, Inspektor? Nun, das wird sich noch herausstellen. Vielleicht ein Missverständnis. Vielleicht ist er ihr auch in irgendeiner Art zu nahe getreten. Mademoiselle Chatterley ist eine sehr energische junge Dame. Sie tötete ihn, versteckte die Leiche in ihrem Koffer und fuhr nach Paris, um sie hier, weit entfernt vom Tatort, verschwinden zu lassen. Das Märchen vom großen Unbekannten. Verzeihen Sie, Professor, die Rohrpost. Wie Sie sehen, sind wir in der Sûreté mit allen Errungenschaften der modernen Technik ausgestattet. Aha. Der Laborbericht, wie ich vermute. So ist es, Professor. Und? Was hat die Autopsie ergeben? Lumière wurde erwürgt. Erwürgt? Gestern Nachmittag zwischen 3 und 7 Uhr. Das bestätigt meine Schlussfolgerungen. Schade. Sehr schade um den hübschen Kopf von Mademoiselle. Inspektor, Miss Chatterley wird ihren hübschen Kopf noch viele Jahre auf ihren ebenso hübschen Schultern tragen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber Professor, Sie glauben mir doch nicht etwa. Verzeihen Sie, aber wenn es sich um Damen handelt, sind Amerikaner wirklich ein wenig naiv. Lassen Sie es sich von einem Franzosen sagen. Alle Frauen lügen immer. Diese Bemerkung halte ich für äußerst deplatziert, Inspektor. Aber davon ganz abgesehen, es geht hier weniger um Miss Chatterleys Glaubwürdigkeit als um ihre Intelligenz. Und für die lege ich meine Hand ins Feuer. Sie ist eine kluge Frau, Inspektor. Wäre sie tatsächlich Lumières Mörderin, hätte sie sich erstens eine überzeugendere Geschichte ausgedacht und zweitens eine bessere Methode, seine Leiche zu verbergen. Ich halte Miss Chatterley für unschuldig und werde für sie tun, was in meinen Kräften steht. Und das ist, in aller Bescheidenheit gesagt, nicht wenig. Bravo. Wie immer Sie wollen, Professor. Es steht Ihnen frei, sich zu blamieren. Wir werden sehen, Inspektor. Ich logiere im Hotel de l'Opéra. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Und denken Sie ein bisschen nach. Über den Knoten im Strick zum Beispiel. Und über den Schlüssel, der nicht zum Schloss passt. Ein typischer Fandusenabgang. Mysteriös und majestätisch. Es war spät geworden, wir fuhren ins Hotel und ruhten uns aus. Und der Fall ruhte auch. bis zum nächsten Morgen. Ja? Guten Morgen, ich habe ein Gespräch für Professor van Dusen. Stellen Sie durch. Hallo, hallo. Professor van Dusen? Am Apparat. Sehr schön. Ich entnehme der Morgenpresse, dass Sie am Fall Lumière großes Interesse nehmen. Mit wem spreche ich? Meinen Namen, verehrter Professor, möchte ich einstweilen noch für mich behalten. Ich habe meine Gründe. So, unter diesen Umständen halte ich es für besser, das Gespräch zu beenden. Nehmen Sie wohl, Monsieur. Legen Sie nicht auf, Professor. Machen Sie keinen Fehler. Wollen Sie nicht wissen, wer Lumière getötet hat? Und aus welchem Grund? Ach, Sie kennen den Mörder von Lumière? Oh ja, Professor. Ich weiß Bescheid. Dann sprechen Sie. Oh nein, Professor. So schnell geht das nicht. Vorher müssen wir noch ein paar Präliminarien klären. Was wären Ihnen meine Informationen wert? Wie bitte? Verstehe ich recht? 20.000 Francs? 15.000 Francs? Na, sagen wir 10.000, aber keinen Centime weniger. Dafür erfahren Sie alles, was Sie wissen wollen. Einverstanden? Das wäre zu überlegen. Von mir aus, Professor, aber überlegen Sie nicht zu lange. Heute Mittag, Punkt 12, erwarte ich Sie am Grab des Kaisers. Moment, wie kann ich Sie identifizieren? Das ist eigentlich nicht nötig. Jeder Kulturmensch und zu dieser auserlesenen Gruppe darf ich mich zählen, kennt den weltberühmten Professor van Dusen. Ich besitze eine Fotografie von Ihnen. Aber damit es kein Missverständnis gibt, werde ich mich kenntlich machen. Sagen wir, durch eine gelbe Nelke im Knopfloch. Gelbe Nelke. Also dann bis 12, Professor. Ja. Am Grab des Kaisers. Und vergessen Sie die 10.000 Frauen nicht. Monsieur, ich... Mein lieber Hedge, die Angelegenheit kommt in Fluss. Sie haben mitgehört. Natürlich, Professor. Und wie ich Sie kenne, wollen Sie sich mit diesem Kulturmenschen treffen. Das versteht sich. Und wo? Grab des Kaisers sagt mir gar nichts. Aber, mein lieber Herr, ich für einen Franzosen gab und gibt es nur einen Kaiser. Napoleon, den ersten und größten. Und zu seinem Grabmal im Invalidendom zu Füßen des Eiffelturms werden wir zu gegebener Zeit unsere Schritte lenken. In der großen Kuppelhalle am Invalidendom drängten sich die Massen. Touristen aus allen nur möglichen Ländern und Fremdenführer, die in allen nur möglichen Sprachen das Lob Napoleons sangen. Dieser Monsieur kam die Zeit, auch das größte Genie der Feldherrnkunst, das die Weltgeschichte je gesehen hat, die Waffen strecken musste. Verraten von seinen Verbündeten, umringt von einer gewaltigen feindlichen Übermacht, im Rücken angegriffen durch die hinterlistigen Preußen, ging am 18. Juni 1815 zu Waterloo Napoleons Stern unter und mit ihm Frankreichs Grandeur und Gloire. Bei den Engländern, wo er eine der eigenen Größe entsprechende Großmut voraussetzt, die Weltgeschichte, mein lieber Hedge, ist ein großer Trödelladen, aus dem sich jeder nach seinen Bedürfnissen bedient. Schon 3 Minuten nach 12 Uhr. Unser unbekannter Freund scheint sich zu verspäten. Wenn das Ganze nicht bloß ein schlechter Witz war. Hedge, mit einem Professor van Dusen treibt man keine Scherze. Sie sagen es, Professor. Drehen Sie sich mal um. Hm? Gelbe Nelke hinter Ihnen. Professor van Dusen? Ja. Wir sind verabredet, wenn ich nicht irre. Ja, ja. Haben Sie das Geld bei sich? Ja. Darf ich dann bitten? Nicht so schnell, verehrter Monsieur. Wie immer Sie heißen. Vorher muss ich mich überzeugen, ob Ihre Informationen tatsächlich 10.000 Francs wert sind. Durchaus verständlich, Professor. Ich habe... Der Nächste, bitte. Thank you. Der Unbekannte mit der gelben Nelke war plötzlich umgefallen, aus einem sehr einleuchtenden Grund. In seinem Rücken, genau in der Höhe des Herzens, steckte der Griff eines Messers. Der Professor nahm sofort eine kurze Untersuchung vor, konnte aber nur noch den Tod feststellen. Das war wieder ein Fall für Inspektor Poubel. Und er ließ auch nicht lange auf sich warten. Sie sind ein gefährlicher Mensch, Professor. Wo immer Sie auftauchen, kommt früher oder später jemand zu einem gewaltsamen Ende. Was wollen Sie, Inspektor? Das ist das Los des Amateurkriminologen. Vom Mörder haben Sie wohl nichts gesehen. Ich bitte Sie, Inspektor, auf diesem unübersichtlichen Schauplatz, bei dieser Menschenmenge. Das dachte ich mir. Jetzt ist er sicher schon längst über alle Berge. Höchstwahrscheinlich. Aber er hat uns einen äußerst aufschlussreichen Hinweis hinterlassen. Was meinen Sie? Ich meine die Tatwaffe. Das Opfer ist nicht aus nächster Nähe erstochen, sondern aus der Ferne durch ein Wurfmesser getötet worden. Mein lieber Hedge, Sie erinnern sich doch wohl noch an den Fall der gestohlenen Unze Radium vor etwa 3 Jahren. Aber sicher, Professor. Das hier benutzte Messer ist vom gleichen oder doch von einem sehr ähnlichen Typ wie jenes, mit dem damals Madame du Châteauneuf erstochen wurde. Ja, das stimmt. Und dieses bemerkenswerte Zusammentreffen gibt mir sehr zu denken. Vor allem, wenn ich den Knoten am Koffer in meine Überlegungen einbeziehe. So? Und woran denken Sie, Professor? Meine Schlussfolgerungen, lieber Inspektor, pflege ich bekanntlich erst dann öffentlich mitzuteilen, wenn ich mir endgültig im Klaren bin. Und das, Inspektor, ist noch nicht der Fall. Noch nicht ganz. Wir kehrten ins Hotel zurück. Inspektor Poubel hatte versprochen, sich zu melden, sobald er Näheres über den Toten in Erfahrung gebracht hatte. Und das tat er dann auch, am Abend. Über das Telefon. Ein gewisser Leblanc, Charles Leblanc, übrigens eine in der Pariser Kulturszene nicht unbekannte Figur. Er war der geschäftliche Agent unseres großen Autors Jules Verne, führte für ihn Verhandlungen mit Verlagen, Theatern und so weiter. Aha. Dann lief also auch der Verkauf der Filmrechte an den Werken des Meisters über ihn? Vermutlich. Da Sie gerade vom Film reden, Professor, Leblanc trug etwas sehr Interessantes bei sich, als er ermordet wurde. So, was denn? Das ist am Telefon nicht leicht zu beschreiben, Professor. Kommen Sie morgen zur Sûreté, sehen Sie sich selbst an. Gut, morgen Nachmittag, wenn es Ihnen recht ist. Wann Sie wollen, Professor. Sie werden sich wundern. Ich wundere mich selten, mein lieber Inspektor. Gibt es etwas Neues im Mordfall Lumière? Haben Sie Fortschritte gemacht? Tja, genau genommen wenig. Mademoiselle Chitterley... Wie geht es ihr? Gut, den Umständen entsprechend. Fein. Sie wird ständig verhört, bleibt aber eisern bei ihrer Geschichte. Und Sie sind weiterhin so fest von Ihrer Schuld überzeugt, dass Sie alle anderen Möglichkeiten außer Betracht lassen. Aber was denken Sie von mir, Professor? Natürlich haben wir auch andere Spuren verfolgt. Wir haben zum Beispiel Madame Valérie Lumière unter die Lupe genommen. Die Ehe soll in letzter Zeit nicht gerade glücklich gewesen sein. Aber Madame hat ein Alibi. Zur Mordzeit war sie in Paris, im Kinematographentheater Lumière, und führte einem großen Publikum die letzten Filme ihres Mannes vor. Und auch das dürfte Sie interessieren, Professor. Ja? Dass Lumières Leiche im Koffer von Mademoiselle entdeckt wurde, war kein reiner Zufall. Sondern? Die Zollbehörde hatte einen telefonischen Hinweis bekommen. Verdacht auf Whisky-Schmuggel. Sieh da. Anonym natürlich. Natürlich. Eine Frauenstimme, sagt der Beamte. Eine Frauenstimme, so. Danke, Inspektor. Wir sehen uns morgen. Jederzeit herzlich willkommen, Professor. Aber bringen Sie uns nicht schon wieder eine Leiche. Hat einen merkwürdigen Sinn für Humor, unser Inspektor Poubel. Nun ja, die Konturen des Falles, mein lieber Hedge, werden immer schärfer. Wenn Sie das sagen, Professor... Warum fahren wir eigentlich nicht gleich morgen früh zur Sûreté? Weil wir um diese Zeit etwas anderes vorhaben. Wir werden uns nach Montreux begeben und dem Kinematographenatelier Lumière einen Besuch abstatten. Montreux ist ein Vorort, ein paar Kilometer östlich von Paris. Bis wir uns zum Atelier durchgefragt hatten, einer einsamen Villa mitten im Wald, war es 11 Uhr geworden. Was uns erwartete, war nicht, wie ich angenommen hatte, ein stilles Haus der Trauer. Hier war Lärm und Betrieb. Hier wurde gearbeitet. Man drehte einen Film unter der Leitung von Guy Marichal, der sich alle Mühe gab, seinen großen Chef zu ersetzen. Wir blieben unbemerkt am Eingang stehen und sahen ein bisschen zu. Ja, gut so. Jetzt machst du die Klappe der Rakete auf. Aber vorsichtig, damit die Lampen nicht brechen. Und steigst aus. Na los doch, Jean. Nur raus mit dir. Die verdammte Klappe geht nicht auf. Merde, den Hebel nach rechts. Nach rechts, Jean, nach rechts. Ach, heute klappt doch noch gar nichts. Kamera, stopp. Da müssen wir eben den Rest der Szene noch einmal proben. Licht aus. Also, bist du soweit, Jean? Ja, Chef. Gut. Klappe auf. Ja. Ja, sehr schön. Jetzt steigst du aus. Du bist verwirrt. Arme hoch. Kopf schütteln. Gut so, gut so. Plötzlich siehst du den Kanal. Ja, genau so. Und da wird dir blitzartig klar, du bist auf dem Mars. Die Rakete hat ihr Ziel erreicht. Begeisterung, Jean. Doch nun, mehr Begeisterung. Mach einen Luftsprung. Sehr gut. So will ich es nachher auch sehen. Und jetzt, Valerie? Ja. Valerie, nun aus der Kulisse. Ja. Ja, sehr gut. Da bleibst du stehen. Genau so. Und lächelst Jean verführerisch zu. Lächeln. Nun mehr. Jean erschrickt. Ach, nicht doch übertreiben, Jean. Du winkst ihm, Valerie. Du lockst ihn. Nun mehr Bein, Valerie. Hoch das Röckchen. Aber es ist doch schon so kurz, Guy. Du weißt doch, was die Leute sehen wollen. Ja, sehr gut so. Da ist Besuch, Chef. Merde, ich habe mir ausdrücklich jede Störung ver... Ach, Sie sind's. Warten Sie, wir haben uns vor 4 Tagen in London getroffen. Richtig. Oder waren es 5? Professor van Dusen, nicht wahr? Angenehm. Und Monsieur... Hedge. Hutchinson Hedge. Willkommen im Atelier Lumière. Sie wollen sich sicher einmal ansehen, wie wir Kinematografenkünstler arbeiten. Pause. Valerie? Ja? Valerie, nun komm doch mal her. Ja. Valerie Lumière, die trauernde Witwe, schwebte heran. Einen sehr betrübten Eindruck machte sie allerdings nicht in ihrem kurzen Röckchen, wie man es nach Meinung von Monsieur Marichal offenbar auf dem Mars trug. Als sie dann aber vor uns stand, legte sie ihr schönes Gesicht in konventionelle Trauerfalten. Mein Beileid, Madame Lumière. Ein großer Verlust für Sie und für die Kinematografie. Ein unersetzlicher Verlust, Monsieur le Professeur. Ja, nun, man tut, was man kann. Entschuldige, Guy, du weißt, wie dankbar ich dir bin. Monsieur Marichal ist wie kein anderer berechtigt und fähig, die Arbeit meines armen Mannes fortzusetzen, die aus einem so traurigen Grund unterbrochen. Die Kunst, meine Herren, kennt keinen Stillstand. Die Schau muss weitergehen, wie Sie in Amerika sagen. Und das ist sicher auch ganz im Sinn meines armen, seligen Georges. Darf ich Ihnen eine Führung durch unser Atelier vorschlagen, Monsieur? Oh ja, danke. Wir akzeptieren mit Freuden, Monsieur Marichal. Dann folgen Sie mir bitte. Wir drehen gerade die Reise zum Mars, einen großen utopischen Ausstattungsfilm, 300 Meter, sehr aufwendig. Sehr teuer. Sehen Sie sich die Kulissen an, die Marslandschaft auf der Bühne, die Rakete am Kran, alles Handarbeit. Ich bin beeindruckt, Madame. Die Bühne ist aber nicht gerade riesig. 10 mal 10 Meter, würde ich schätzen. Größer darf sie auch nicht sein, Monsieur. Unsere festmontierte Kamera, hier sehen Sie, muss den ganzen Raum erfassen können. Wir tragen uns allerdings mit dem Gedanken, für die Zukunft, versteht sich, auch im Atelier eine tragbare Kamera zu benutzen, wie bei den Außenaufnahmen. Eine interessante, eine geradezu revolutionierende Idee, Monsieur Marichal. Von Ihnen oder von Monsieur Lumière? Apropos, haben Sie ihn nicht als letzter lebend gesehen? Ja. Ja, ich glaube schon. Am 8. nachmittags in Ihrem Londoner Hotel. So war's doch. Ja. Warum fragen Sie? Monsieur Lumière verließ gegen 4 das Hotel. Aus welchem Grund? Ach, aber das habe ich doch der Polizei schon alles erzählt. Er wollte einen englischen Kollegen besuchen, Monsieur Paul Wilson. Aber da ist er nie angekommen. sagt Wilson. Ah ja, war Mr. Wilson ein Freund Ihres Chefs? Nun, das kann man eigentlich nicht sagen. Er ist unser schärfster Konkurrent, wenn Sie es genau wissen wollen, Professor. Ach, Konkurrenz? Seit er angefangen hat, Kinematografenfilme in unserem Stil zu produzieren, Fantasien, Grotesken, Ausstattungsstücke, ist unser Umsatz stark zurückgegangen. Interessant. Die Kunst, Professor, geht nach Brot. Die Wissenschaft auch, mein lieber Monsieur Maréchal. Ach, bitte, meine Herren. Wollen wir nicht das Thema wechseln? Dieses Gerede bringt Unglück. Ja, wir Künstler, Professor, sind sehr abergläubisch. Das sind wir Wissenschaftler nun wieder nicht, Monsieur Maréchal. Wie ich sehe, benutzen Sie bei Ihren Aufnahmen elektrische Bogenlampen mit Reflektoren. Ja, das sind die neuesten Modelle aus Edisons Fabrik, Professor. Ah ja. 8 Stück zu je 75 Ampere. Dazu kommt die natürliche Beleuchtung durch das Glasdach. Phänomenal. Als wir 2 Stunden später Montreuil wieder verließen, wusste ich so viel über die Kinematografie, dass ich mir vornahm, darüber einen Artikel für meine Zeitung zu schreiben. Und dafür machte ich mir gerade ein paar Notizen, als Van Dusen mich plötzlich unterbrach. Ich wurde umfunktioniert, vom Journalisten zum kriminologischen Assistenten, und bekam den Auftrag, 2 Eildepeschen nach London aufzugeben. Die erste geht an das Verlagshaus Thomas Nelson und Söhne. Führten Sie in den letzten Tagen Verhandlungen mit Agenten Ihres Autors Jules Verne? Haben Sie? Moment, mit Autors Jules Verne? Richtig. Die zweite an unseren Freund Inspektor Smiley, Scotland Yard. Genauer Bericht über Lemiers Aufenthalt und Bewegungen am 8. Februar erbeten. 8. Februar, ja. Ja. Die französische Polizei in Gestalt von Poubelle, mein lieber Hedge, erscheint mir zwar nicht ausgesprochen unintelligent, wohl aber ein wenig fantasielos. Wir müssen ihr auf die Sprünge helfen. Bei beiden Depeschen natürlich Antwort, schnellstens und so weiter. Sie wissen ja Bescheid. Am Nachmittag stellten wir uns, wie verabredet, bei der Sûreté ein, um das hochinteressante Etwas zu begutachten, das der tote Leblanc bei sich getragen hatte. Wir wurden in einen kleinen Raum mit weißen Wänden gebeten, in dem sich außer einigen Stühlen lediglich ein kinematografischer Projektionsapparat befand. Inspektor Poubelle erschien gleich nach uns mit einem Freund und Helfer in Uniform, der die Fenstervorhänge zuzog und dann hinter dem Apparat Posten bezog. Setzen Sie sich, meine Herren. Danke. Machen Sie sich's bequem. Sie werden Ihr blaues Wunder erleben. Wie ich Ihren Vorbereitungen entnehme, Inspektor, handelt es sich bei dem, was Sie uns zeigen wollen, um einen Kinematografenfilm. Richtig, Professor. Aber um was für einen? Ja, Sie werden ja sehen. Fangen Sie an, Dupont. Nachmittag. Ja, das wird noch viel besser, Monsieur Hedge. Passen Sie auf. Der Film fing harmlos genug an. Er zeigte ein gutbürgerliches Schlafzimmer mit einem großen Himmelbett. Ein flottes Zimmermädchen war beim Aufräumen. Sie trug Häubchen und Schürze, was Zimmermädchen eben so tragen. Auffällig war nur, dass sie ihr Gesicht hinter einer schwarzen Maske versteckt hielt. Warum sie das tat, wurde sehr bald klar. Nach einer knappen Minute trug sie nämlich aus einer Maske gar nichts mehr. Und dann ging es erst richtig los. Sie legte sich aufs Bett und... Aber ersparen Sie mir weitere Einzelheiten, glauben Sie mir. Was wir da sahen, sehen mussten, war ein schmutziges, obszönes, pornografisches Machwerk schlimmster Sorte. Ziehen Sie die Vorhänge auf, Dupont. Na, meine Herren, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Eine interessante Vorführung, Inspektor. Ohne Zweifel. Interessant? Ach, Professor, was sind Sie doch für ein Stockfisch. Ich zeige Ihnen da eine ganz scharfe Sache und Sie... Offenbar sehen wir derlei Dinge mit verschiedenen Augen, mein Inspektor. Was Sie an diesem Streifen begeistert, ist Ihre Sache. Für mich ist er nichts anderes als ein gewichtiges Glied in der Beweiskette, die den gesuchten Doppelmörder überführen wird. Doppelmörder? Die Morde an Lemier und Leblanc, das sollte selbst Ihnen inzwischen klar sein, wurden von ein und derselben Person ausgeführt. Und Mademoiselle Chatterley? Aber das ist doch unmöglich. Dass Miss Chitterley völlig unschuldig ist, Inspektor, habe ich Ihnen bereits vor 2 Tagen verbindlich versichert. Aber wer dann? Und warum? Wenn Sie, wie ich, die vorliegenden Fakten vorurteilslos überprüft und addiert hätten, Inspektor. Bekanntlich gibt 2 + 2 = 4. So ist es, und zwar nicht nur einmal, sondern in jedem Falle. Wenn Sie dies also getan hätten, könnten Sie sich Ihre Fragen selbst beantworten, Inspektor. Wann beginnt die Abendvorstellung im Kinematographentheater Lumière? Um 8, glaube ich. Gut. Stellen Sie sich um 8 Uhr oder besser etwas später dort ein mit einigen Ihrer Leute. Zivil und unauffällig, wenn ich bitten darf. Und bringen Sie auch Miss Chatterley mit. Ja, aber wieso? Bis heute Abend, Inspektor. Vorher hatten wir gerade noch Zeit für einen verspäteten 5 o'clock tea im Hotel. Und während wir uns durch Brötchen und Tee durcharbeiteten, erschien ein Boy mit den Antworten auf Van Dusens Depeschen. Danke. Sehr aufschlussreich. Haben 8. Februar mit Monsieur Leblanc über englische Ausgabe von Jules Vernes neuestem Roman Der Herr der Welt verhandelt. Leblanc war also in London? Das hatte ich vermutet. Und was hat uns Inspektor Smiley zu melden? 8. Februar, vormittags keine besonderen Vorkommnisse ermittelt. 2 Uhr nachmittags ließ sich gewisser Leblanc bei Lumière melden. Blieb halbe Stunde. Im weiteren Verlauf... Die Beweiskette, mein lieber Hedge, schließt sich. Der Fall ist aufgeklärt. Wenn Sie das sagen, Professor... Was steht denn da noch in Smileys Depesche? Das, mein lieber Hedge, werden Sie und einige andere interessierte bzw. beteiligte Herrschaften heute Abend im Kinematographentheater Lumière hören. Das Kinematographentheater Lumière lag am Boulevard des Italiens, nur wenige Schritte von unserem Hotel entfernt. Pünktlich um 8 waren wir da. Der Professor wollte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, wie er sagte, und so nahm er dann das komplette Programm von Anfang bis Ende mit großem Wohlgefallen zur Kenntnis. Zuerst gab es ein älteres Werk des Meisters, das Van Dusen schon einige Male gesehen hatte, »Die Fahrt zum Mond«, am Piano begleitet und kommentiert von der Witwe und von Monsieur Marischal. In der großen Pause führten beide Jongleur- und Zauberkunststücke aus ihrer Varietézeit vor, und zum Schluss zeigten sie wieder einen Film des verewigten Monsieur Lumière. 20.000 Meilen unter dem Meer. Sie sind fest entschlossen, ihrem unterseeischen Gefängnis zu entfliehen. Morgen schon soll es geschehen. Kapitän Nemo indessen ahnt nichts von den Plänen seiner unfreiwilligen Passagiere. Er hat andere Sorgen. Denn was sieht sein finsteres Auge von der Brücke der Nautilus? Es sieht den Mahlstrom, jenen fürchterlichen Meereswirbel vor Norwegens Küste. Vergeblich seine Befehle, vergeblich all sein Bemühen, die Nautilus zu retten. Mit unvorstellbarer Macht packt der Wirbel das Unterseeboot. Schleudert es herum, schlägt es gegen Klippen und Felsen. Menschenwerk vermag nichts wider die geballte Urkraft der Natur. Die Nautilus zerschellt, sinkt. Und mit ihr Kapitän Nemo und seine Mannschaft. So enden Wahn und irregeleitetes Streben. Balken ist's und an ihn geklammert unsere Helden, Aronnax und der getreue Ned Land. Die Wellen tragen sie ans sichere Ufer. Sie sind gerettet. Das Licht ging an. Die Vorstellung war zu Ende. Professor Van Dusen drehte sich um. Als er in einer der hinteren Reihen Inspektor Poubel mit 4 kräftigen Männern und Miss Mary Chitterley sah, stand er auf und strebte der Bühne zu, auf der sich Madame Lumière und Monsieur Marischal vor ihrem Publikum verbeugten. Mesdames, Messieurs, Das Kinematographentheater Lumière dankt für Ihren Besuch. Wir ehren Sie uns bald wieder. Morgen gelangt zur Vorführung Von Beduinen geraubt oder Im Harem des Sultans. Ein völlig neues, sensationelles Filmwerk, das Sie keinesfalls enttäuschen wird. Zu dieser Vorführung wird es, fürchte ich, nicht mehr kommen. Aus Gründen, die Sie, meine Herrschaften, morgen in der Zeitung nachlesen können. Bitte verlassen Sie jetzt das Theater. Professor van Dusen, was soll das bedeuten? Sie bitte ich zu bleiben, Monsieur Maréchal. Warum? Und Sie ebenfalls, Madame Lumière. Oh. Sie beide haben sich den ganzen Abend redlich für Ihr Publikum abgemüht. Daher ist es nicht mehr als recht und billig, dass nunmehr auch Ihnen etwas geboten wird. Eine Vorstellung, arrangiert und ausgeführt von mir. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Das Publikum verzog sich, verwundert und leicht verstört. Poubelle und seine Leute besetzten die erste Reihe und nahmen Miss Chitterley, Maréchal und Madame Lumière zwischen sich. Der Professor stellte sich auf der Bühne in Positur und begann. Was ich Ihnen vorzuführen gedenke, meine Herrschaften, ist kein kinematografisches Meisterwerk à la Lumière und auch kein Zaubertrick. Dennoch entbehrt es nicht gewisser sensationeller Züge. Handelt es sich doch um die Aufklärung eines Doppelmordes. Der Morde an Georges Lumière und Charles Leblanc. Also, ich weiß nicht. Schuldigen Personen sitzen vor mir, das heißt unter Ihnen. In wenigen Minuten werde ich Ihren Namen enthüllen. Zuvor aber lassen Sie mich Ihnen die relevanten Fakten präsentieren, die mir die Lösung des Falles ermöglichten. Eines Falles, wie ich hinzufügen möchte, der sich trotz seines bizarren Beiwerks in seinem eigentlichen Charakter als schlicht und unkompliziert erweisen wird. Nun also, wie Ihnen bekannt ist, wurde Lumière in London ermordet, am 8. Februar 1904 zwischen 15 und 19 Uhr. Er wurde erwürgt. Diese Tatsache allein entlastet Miss Chitterley. Denn wenn sie auch nicht nur nach Inspektor Poubelles Meinung eine sehr energische junge Dame ist, so besitzt sie doch keinesfalls die Körperkraft, die erforderlich ist, einen Mann, sei er auch wie Lumière, nicht eben groß und schwer, mit den Händen ins Jenseits zu befördern. Gut und schön, aber die Leiche wurde in einem Koffer gefunden, der Mademoiselle Chitterley gehörte. Das können Sie nicht abstreichen, Professor. Ich darf Sie berichtigen, Inspektor. Der Koffer schien Miss Chitterley zu gehören. Oder deutlicher, er gehörte ihr nicht, er war ihr untergeschoben. Woraus schließen Sie das? Beweis A, der Schlüssel in Miss Chitterleys Besitz, der nicht zum Schloss passte. Und B, der Knoten des Stricks, den Miss Chitterley nicht Wieso, geknüpft hat. Der Knoten das behauptet Sie! Sie konnte ihn nicht geknüpft haben, Inspektor. Denn bei diesem Knoten, einem zwar kompliziert wirkenden, aber sofern man sich auskennt, sehr leicht zu lösenden Gebilde, Mr. Hedge als Augenzeuge wird das bestätigen. Alles, was Sie wollen, Professor. Bei diesem Knoten also handelte es sich um einen Spezialknoten, der nur sehr wenigen Menschen bekannt ist. Professionellen Entfesselungskünstlern im Varieté. Na, also das und mit dieser Berufsgruppe durfte Miss Chitterley nicht das Geringste zu tun haben. Was denken Sie von mir, Professor? Immer nur das Beste, meine liebe Miss Chitterley. Ich fahre fort. Besagter Knoten gab den ersten wichtigen Hinweis auf den Täter. Den zweiten, oder besser, eine Unterstreichung des ersten, lieferte die Waffe, mit der Leblanc ermordet wurde. Ein Wurfmesser, wie es ebenfalls nur professionelle Varieté-Künstler benutzen. Ich weiß nicht, worauf soll das hinauslaufen? Eine weitere bedeutsame Tatsache entnahm ich einer Depesche, die ich vor wenigen Stunden von der Londoner Polizei erhielt. Hier steht unter anderem, 2 Uhr nachmittags ließ sich gewisser Leblanc bei Lumière melden, blieb halbe Stunde. Im weiteren Verlauf des Nachmittags keine besonderen Vorkommnisse. Lumière hat, soweit ermittelt, Hotel nicht verlassen. Dieses Beweismaterial zusammenzutragen, wäre eigentlich Ihre Aufgabe gewesen, Inspektor Poubelle. Aber Sie... Wieso? Ich verstehe nicht, was das alles mit dem Mord zu tun haben soll. Ich auch nicht. Dummes Geschwätz. Warten Sie es ab. Inspektor Poubelles Verständnislosigkeit wundert mich nicht im geringsten, aber bei Ihnen, Monsieur Maréchal, bin ich mir nicht so sicher. Können Sie mir das erklären? Ich wage sogar zu behaupten, Sie verstehen mich sehr gut. Sie wissen besser als jeder andere hier im Saal, worum es geht. Denn Sie, Guy Maréchal, sind der Mörder. Wie kommt es? Guy! Aber was für ein Unsinn! Ach, das zeigt doch nur, dass Sie nicht wissen, worum es geht. Professor Sie van Dusen! Sie haben Sie haben, fälschlich und wider besseres Wissen behauptet, Lumière habe am Nachmittag des 8. Februar ihr Hotel verlassen. Ach, das. Sie kommen aus dem Varieté-Milieu und kennen sich sowohl mit Entfesselungstricks als auch mit Wurfmessern bestens aus. Ja, aber das Sie ist kein sind Beweis. Ein großer Mann mit kräftigen Händen. Sie besitzen schauspielerische Begabung und haben sich mit Hilfe einiger Schminkstifte und eines falschen Bartes in den würdigen älteren Herrn aus Frankreich verwandelt, der Miss Chitterley engagierte. Also, wenn ich mir den Mann so ansehe, Professor... Ja, da könnten Sie recht haben. Ha, sonst noch was? Ihr langer Beweiskatalog trifft doch sicher auf hunderte von Menschen zu, Professor. Richtig. Möglicherweise, Monsieur Maréchal. Nicht aber, nur möglicherweise. Aber unter diesen Hunderten hatten allein Sie ein Motiv, Ihren Chef zu töten. Ja. Und dieses Motiv hat mir Leblanc, der tote Leblanc, verraten. Lächerlich. Das ist doch Blödsinn. Der hat doch nur ganz kurz mit Ihnen gesprochen, bevor ich... Danke sehr, Monsieur Maréchal. Zu allem Überfluss liefern Sie sich auch noch selbst ans Messer. Sie haben Lumière und Leblanc getötet. Und beide aus dem gleichen Grund. Weil Sie zu viel wussten. Da bin ich aber gespannt. Was wussten Sie denn? Bitte, bitte noch einen Moment Geduld, Monsieur Maréchal. Gleich werden Sie von mir das erfahren, was Sie ohnehin schon kennen. Ich kenne nichts. Lumières methodischer Arbeitsstil war allgemein bekannt. Von Montag bis Freitag hielt er sich tagsüber regelmäßig im Atelier von Montreuil auf, wo er an der Szenenausstattung arbeitete und Proben nebst Dreharbeiten leitete. Und? Anders am Wochenende, sonnabends und sonntags fuhr er stets früh nach Paris in dieses Theater, um in seinem Büro zu schreiben und die zahlreichen Filmvorführungen zu beaufsichtigen. Ja, ja. Und in dieser Zeit seiner Abwesenheit haben Sie, Monsieur Maréchal, hinter dem Rücken und ohne Wissen Ihres Chefs in Montreuil pornografische Filme produziert. Oh, was? Ich verbitte mir diese ungeheuerliche Unterstellung. Sie waren nicht allein bei Ihrem heimlichen Tun, Monsieur. Sie hatten eine sehr aktive Helferin. In dem Film, den Leblanc mir als Beweisstück verkaufen wollte, verkörperten Sie, im wahrsten Sinne des Wortes, ein höchst reizendes Kammerkätzchen, Madame Lumière. Eher aufreizend, würde ich sagen. Ich? Wieso denn? Die Maske, die ich... So. Das ist... Auch Sie verraten sich selbst, Madame. Dumme Pute. Sie haben ebenso schwache Nerven wie Ihr Komplize. Lassen Sie es sich gesagt sein. Eine Maske kann wohl das Gesicht verbergen, nicht aber den Menschen. Wie ich erst unlängst in London anzumerken Gelegenheit hatte, erkennt man eine verkleidete oder auch maskierte Person stets an den Ohren. Ganz zu schweigen von ihrer Figur, Madame, die ich kurz zuvor in einem nicht eben üppigen Kostüm bewundern durfte. Gestehen Sie, Madame, oder soll ich Ihnen Leblancs hochinteressanten Film hier und jetzt vorführen? Nein, nein, nein. Lassen Sie mich die Angelegenheit auf meine Weise zu Ende führen, Inspektor. Sie, Madame Lumière und Monsieur Maréchal, haben eine lukrative, wenn auch gesetzwidrige Möglichkeit ausgenutzt, die finanzielle Situation der Firma zu verbessern. Das ist eine Unterstellung. Doch dann geschah Folgendes. Leblanc erfuhr, was Sie hinter Lumières Rücken trieben. Vermutlich, während er mit Ihnen über die Filmrechte an Jules Vernes Romanen verhandelte. Das ist doch alles erdacht. Wie ich ihn kenne, versuchte er, Sie zu erpressen. Ach. Sie hielten ihn hin. Und als er sich zufällig zur gleichen Zeit wie Lumière in London befand, hat er ausgepackt, wie man wohl in Ehrenkreisen zu sagen pflegt. Was darauf geschah, ist nicht schwer zu erraten. Lumière stellte Sie, Monsieur Maréchal, sofort zur Rede. Das ist nicht wahr. Und Sie wussten sich nicht anders zu helfen, als ihn umzubringen. Das ist auch nicht wahr. Was nun? Sie sind ein kluger Kopf, Monsieur Maréchal. Sie fassten den teuflischen Plan, eine völlig unschuldige Person mit der Leiche und mit der Schuld an Ihrem Mord zu belasten. Mich? So ist es, Miss Chitterley. Maréchal las Ihre Annonce in der Times, verwandelte sich in den respektablen, weißbärtigen, falschen Lumière, engagierte Sie und besorgte Ihnen in seiner Gutmütigkeit sogar noch einen Koffer für Ihre Kleidungsstücke. Diesen tauschte er dann auf dem Bahnhof gegen einen zweiten aus, in den er Lumières Leiche praktiziert hatte. In Paris zurück ließ er Madame Lumière die Zollstation im Nordbahnhof anrufen, um sicherzustellen, dass die Leiche entdeckt und Miss Chitterley verhaftet würde. Zu allem Überfluss versuchte er später noch einen zweiten Verdächtigen, Lumières englischen Konkurrenten Wilson, aus dem Zylinder zu ziehen. Dies war zu viel des Schlechten, ganz abgesehen vom Mord an Leblanc. der als gefährlicher Mitwisser zum Schweigen gebracht werden musste. Valérie Lumier, Guy Maréchal, Sie sind überführt und werden Ihrer gerechten Strafe nicht entgehen. So enden Wahn und irregeleitete Streben. Ein echter Fandusen. Die Handschellen, Dupont. Professor, ich könnte Sie küssen. Und das tat sie denn auch. Fandusen, der sowas gar nicht mag, lief rot an. Inspektor Boubel zog mit den Schuldigen ab. Das Theater Lumière schloss seine Pforten. Und damit war der große Kinematographenskandal, wie die Zeitungen den Fall betitelten, an sich zu Ende. Den eigentlichen Schlussstrich aber zog der Professor am späten Abend, als wir es uns mit einer guten Zigarre im Salon unserer Suite bequem gemacht hatten. Wie alle großen Erfindungen und Neuerungen unserer Zeit ist die Kinematographie ein zwiespältiges Instrument. Man kann sie zum Guten und zum Bösen gebrauchen. Zur Unterhaltung, Information, Dokumentation und zur Pornografie oder Schlimmerem. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, mein lieber Hedge, der so hochgerühmte Fortschritt ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn Sie das sagen, Professor,